Als Terroristen der Roten Armee-Fraktion am 5. September 1977 Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer entführen, beginnt der deutsche Herbst. Nie davor hatte die Bundesrepublik ein so großes Terrorproblem. Möchten Sie Ihr Hörverständnis trainieren? Dann machen Sie beim Hören Übung 19 in Ihrem Begleitheft. Die Terroristen kommen auf dem Heimweg. Am 5. September 1977 ist Hans-Martin Schleyer gegen 5:30 in einer Mercedes-Limousine auf dem Weg in seine Wohnung in Köln. Mit ihm sitzt sein Chauffeur Heinz Marcic im Wagen. Im Auto hinter den beiden fahren 3 bewaffnete Polizisten. Kurz vor dem Ziel kommt ein gelber Mercedes aus einer Einfahrt und blockiert die Straße. Die Attacke passiert extrem schnell. Mindestens 4 Terroristen schießen in 1,5 Minuten mehr als 100 Mal. 60 Mal wird Reinhold Brändle getroffen, der Polizist, der den 2. Wagen fährt. Er, seine beiden Kollegen und Schleyers Chauffeur sind nach kurzer Zeit tot. Schleyer lebt. Aber jetzt halten ihn Terroristen der Roten Armee-Fraktion, RAF, gefangen. In einem weißen Kleinbus bringen sie ihn weg. Schleyer und seine Familie wissen schon länger, dass der 62-Jährige in Gefahr ist. Seit Juni wird er von Polizisten begleitet. Er ist aus 2 Gründen ein ideales Ziel der Linksterroristen. Einerseits ist er als Präsident der Industrie- und Arbeitgeberverbände einer der wichtigsten Wirtschaftsbosse. Andererseits ist Schleyers Vergangenheit sehr problematisch. Von 1933 bis 1945 war er überzeugter Nationalsozialist und machte schon während des Krieges Karriere als Wirtschaftschef. Nach dem Krieg ging es mit dieser Karriere fast ohne Pause weiter. Schleyer hat außerdem viele Kontakte, auch in die Politik. Deshalb hofft die RAF, dass die Regierung alles für seine Freilassung tun wird. Am Tag nach der Entführung schicken die Terroristen ihre Forderungen. 11 RAF-Mitglieder sollen sofort aus dem Gefängnis freigelassen werden. Die RAF kann nicht wissen, dass Bundeskanzler Helmut Schmidt die wichtigste Frage da schon entschieden hat. Sein Motto: Der Staat darf sich von Terroristen nicht erpressen lassen. Die Fehler von 1975 sollen sich nicht wiederholen. Damals entführten Linksterroristen den Politiker Peter Lorenz. Die Regierung ließ 5 Terroristen aus dem Gefängnis frei. Ein paar von ihnen nahmen schon wenig später wieder an terroristischen Aktionen teil. Jetzt will Schmidt keine Kompromisse machen. Die Wochen nach der Entführung werden zum Nervenkrieg. Mehrmals wechseln die Entführer mit ihrer Geisel den Ort, von Köln über Den Haag bis nach Brüssel. Die Polizei findet die Verstecke nicht. Alle paar Tage setzt die RAF neue Fristen und schickt auch Fotos des Entführten. Schleyer, in Hemd und Jackett, sitzt vor einer Wand und hält ein Pappschild in die Kamera. Darauf steht die Zahl der Tage, die er schon gefangen ist. Schleyers Familie bittet die Regierung, die Forderungen der RAF zu erfüllen. Aber Schmidt ändert seine Meinung nicht. In der Hauptstadt, damals noch Bonn, koordinieren 2 Kommissionen alle Aktionen. Der große und der kleine Krisenstab. Darin sitzen außer dem Kanzler wichtige Minister und der Chef des Bundeskriminalamtes. Die Medien sollen nicht über die Entführung berichten, was die meisten von ihnen auch akzeptieren. Die RAF-Terroristen im Gefängnis Stuttgart-Stammheim werden voneinander isoliert, dürfen nicht einmal mit ihren Anwälten sprechen. Weil das illegal ist, verabschiedet das Parlament in nur wenigen Tagen das sogenannte Kontaktsperregesetz. Auch wenn die Regierung es nicht so nennt, die Bundesrepublik ist im Ausnahmezustand. Im Oktober eskaliert die Situation. Am 13. Oktober entführen 4 mit der RAF befreundete palästinensische Terroristen ein Flugzeug der Lufthansa, die Landshut, auf dem Weg von Palma de Mallorca nach Frankfurt. Jetzt ist nicht nur das Leben von Hans-Martin Schleyer in Gefahr, sondern auch das von 82 Passagieren und 5 Mitgliedern des Lufthansa-Teams. Die Piloten müssen auf einer verrückten Route über Nordafrika und den Nahen Osten fliegen. Kein Land will sie landen lassen. Mit fast leerem Tank kommt das Flugzeug in Dubai an, wo es 3 Tage lang in der Sonne steht. Vor den Augen der Passagiere wird der Pilot Jürgen Schumann erschossen. Als die Entführer sagen, dass sie auch die Passagiere erschießen werden, lässt man sie tanken und weiterfliegen. Schließlich landet die Landshut am frühen Morgen des 17. Oktober in Somalia. Die Entführer stellen eine neue Frist bis zum Nachmittag, innerhalb derer die RAF-Terroristen freigelassen werden sollen. Die Bundesregierung sagt, dass sie einverstanden ist. In Wirklichkeit bereitet sie die Befreiung der Geiseln vor. In der Nacht zum 18. Oktober stürmen deutsche Elite-Polizisten das Flugzeug. 3 der 4 Entführer sterben. Alle Geiseln können das Flugzeug lebend verlassen. Als sie, trotz der Kontaktsperre, um 0.38 Uhr im Radio von der Befreiung der Landshut hören, nehmen sich die RAF-Mitglieder Andreas Bader, Gudrun Enslin und Jan-Karl Raspe in Stammheim das Leben. Irmgard Möller überlebt schwer verletzt. Für Hans-Martin Schleyer ist es das Ende. Am 19. Oktober wird er tot im Kofferraum eines Audis im französischen Mulhouse entdeckt. Wer ihn erschossen hat, ist bis heute unbekannt. Aber 17 RAF-Mitglieder werden später verurteilt, weil sie an der Entführung beteiligt gewesen sind.